Nastassja bog sich vor Lachen. Sie gehörte zu den Lachlustigen, und wenn man sie zum Lachen reizte, lachte sie lautlos, aber mit dem ganzen Körper, und so lange, bis sie es selbst satt hatte. »Und hast du auch viel Geld mit dem Denken verdient?« brachte sie endlich hervor. »Ohne Stiefel kann man doch nicht unterrichten. Und übrigens spucke ich drauf.« »Spucke nicht in den Brunnen.« »Privatstunden werden mit Kupfermünzen bezahlt. Was kann man mit ein paar Kopeken anfangen?« fuhr er unwillig fort, als antworte er gleichsam den eigenen Gedanken. »Du möchtest wohl ein ganzes Kapital auf einmal haben.« Er blickte sie sonderbar an. »Ja, ein ganzes Kapital«, antwortete er hart nach kurzem Schweigen. »Nein, fang lieber mit Kleinem an, sonst erschreckst du einen ja. Das ist ja zu unheimlich. Soll ich dir nur noch Weißbrot holen oder nicht?« »Wie du willst.« »Ach, ich vergaß. Gestern ist für dich ein Brief gekommen.« »Ein Brief? Für mich? Von wem?« »Von wem er ist, weiß ich nicht. Ich habe dem Briefträger 3 Kopeken aus meiner eigenen Tasche gegeben. Wirst du sie mir auch wiedergeben?« »Aber so bring mir doch den Brief, um Gottes Willen. Bring ihn gleich«, rief Raskolnikow ganz erregt. »Oh Gott!« Nach einer Minute kam der Brief. Ja, tatsächlich. Von der Mutter aus dem R'schen Gouvernement. Er erbleichte sogar, als er ihn empfing. Lange schon hatte er keine Briefe erhalten. Jetzt aber presste plötzlich noch etwas anderes sein Herz zusammen. »Nastassja, geh fort, um Gottes Willen. Hier hast du deine 3 Kopeken. Nur geh, um Gottes Willen, geh!« Der Brief zitterte in seinen Händen. Er wollte ihn nicht in Nastassjas Gegenwart öffnen. Er wollte allein sein mit diesem Brief. Als Nastassja gegangen war, führte er schnell den Brief an die Lippen und küsste ihn. Dann blickte er lange die Schrift auf dem Umschlag an, die ihm wohlbekannte und liebe, feine und schräge Schrift seiner Mutter, die ihn einst lesen und schreiben gelehrt hatte. Er zögerte, den Brief zu öffnen. Ja, er schien sich sogar vor etwas zu fürchten. Endlich öffnete er den Umschlag. Es war ein langer, gewichtiger Brief. 2 große Briefbogen waren eng beschrieben.